Und an alle Semi-Demokraten, es ist euch wirklich abzuraten, unsere Daten abzuzweigen, aufzusteigen wie Piraten. Because we make it now in open source. Transparency Euro. C'est la République, la dignité humaine inaliénable sans tracas. L'égalité devant la loi pour que chacun soit égal. Le pouvoir divisé pour éviter le mal. La liberté pour le souverain, c'est le peuple, c'est l'essence. Car l'unité dans la démocratie est notre présence. What unites us is Corpus Publica. Even dignity inalienable, no flaw. Equality before the law, we stand as one. Power is divided so no harm can be done. Freedom for the sovereign, that's the people's call. Unity and democracy is what binds us all. Was uns vereint ist Respublika, die Menschenwürde unantastbar. Für jeden gilt das gleiche Recht, die Macht geteilt, das wäre nicht schlecht. Die sowas posten wie unsere Demokratie, allerdings auf deine Kosten, wollen keine Harmonie. Die Wahrheit immer zu verdrehen, nur zu ihrem Wohlergehen. Wir müssen endlich mal verstehen, Diktatur schneit auf leisen Zehen. Denn für eine echte Demokratie heben sie keine Spur von Sympathie. Sie wollen uns spalten, unser Genie ungefragt verwalten. Wir Schlachtvieh, gut tut das keinem. Wir lassen uns nicht leimen, Baum mit gläsernen Steinen. Echte Demokratie, Demokratie. Qui nous unit, c'est la République. La dignité humaine inaliénable sans tracas. L'égalité devant la loi pour que chacun soit égal. Le pouvoir divisé pour éviter le mal. Es unfair, ist Respublika. Die Menschenwürde unantastbar. Für jeden gilt das gleiche Recht. Die Macht geteilt, das wäre nicht schlecht. Die sowas posten wie unsere Demokratie. Allerdings auf deine Kosten wollen keine Harmonie. Die Wahrheit immer zu verdrehen, nur zu ihrem Wohlergehen. Wir müssen endlich mal verstehen, Diktatur schleicht auf leisen Zehen. Denn für eine echte Demokratie geben sie keine Spur von Sympathie. Sie wollen uns spalten, unser Genie ungefragt verwalten, wie Schlachtvieh.